Amen. Und jetzt lass uns weiter das Wort Gottes hören. Wir haben es schon gehört. Und es geht jetzt voll weiter mit unserer wunderbaren Irme. Halleluja. Gebt ihr mal einen Applaus. Danke, Jesus. Ist ganz schön heiße Zeit, gell? Also ich habe gerade so gesehen, wir haben Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Alles gleichzeitig. Wir haben das ganze Jahr. Und irgendwie ist jetzt die Zeit, wo wir säen und ernten auf einmal. Und am Sonntag hatten wir es davon, wach im Geist. Wach im Geist. Und zum Schluss am Lobpreis, da hat sich so der Friede freigesetzt. Das war für mich ganz eindrücklich. Ich saß da und habe gehört, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und wir haben Gott geehrt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft haben wir ihn geehrt. Und dann hat sich dieser Friede freigesetzt, weißt du, in uns, weil wir ihm wohlgefallen, hat sich dieser Friede freigesetzt. Und gerade habe ich gemerkt, für diese Zeit, in der wir sind, ist es ganz wichtig, dass wir in diesem Frieden stehen und gehen, dass dieser Friede unsere Heimat ist, dass dieser Friede unser Umfeld ist. Einfach, dass wir klar im Geist in diesem Frieden stehen. Also, dass wir einfach immer da sind, wo wir Gott wohlgefallen, wo er einfach mit seinem Feuer durch uns wirken kann. Wo es einfach immer weitergeht, wo es vorwärts geht, weißt du? Und Ehre sei Gott in der Höhe, so fängt's an. Weißt du, und als die Engel das verkündet haben, da heißt es, Klarheit umleuchtete sie. Klarheit umleuchtete sie. Und wo wir in dem stehen und Gott die Ehre geben, da ist Klarheit da. Da ist die Wahrheit da, da ist Echtes da. Und das ist unser Zuhause und wir müssen das kultivieren. Wir müssen wirklich darin gehen und dieses Feld nicht mehr verlassen und diesem Frieden nachjagen mit allem, was wir haben. Und es ist wirklich einfach, weil wir geben ihm die Ehre. Weißt du, er ist der Schöpfer und er macht alles und er hat einen guten Plan und wir sind in seinem Plan, wir gehen in seinem Plan, in diesem guten Plan und da bleiben wir drin, geben ihm die Ehre und er schafft in uns, was ihm gefällt. So steht's geschrieben. Er schafft in uns, was ihm gefällt. Weißt du, er hat... Als der Friedefürst geboren ist, hat es begonnen, weißt du. Da hat er es freigesetzt auf diese Erde. Jesus hat Frieden gemacht mit Gott für uns am Kreuz. Und als wir das erkannt haben und gesagt haben, ja, das glauben wir. Du bist der Friedefürst, du bist mein Herr, ich will dir nachfolgen. Da hat er uns ein neues Herz gegeben, wo das alles drin ist, was ihm wohlgefällt. Und jetzt gilt es für uns einfach, da zu bleiben und in diesem Leben zu sein und uns nicht rausbringen zu lassen. Und in dieser heißen Zeit ist es so wichtig, weil wir sehen das ja mit eigenen Augen, wie das Böse einfach aufsteht, wie der Teufel seinen doofen Plan durchzieht. Und aber Gott den guten Plan hat. Und der gute Plan ist der Plan des Sieges. Und dass wir da drin bleiben und uns nicht abbringen lassen, müssen wir in diesem Frieden bleiben. Weißt du, das Gegenteil von Friede ist Unruhe. Und in der Unruhe, weißt du, in der Ruhe ist die Kraft. Deswegen bleiben wir da in der Ruhe, in seiner Ruhe, in seinem Frieden und lassen uns nicht rausbringen. Weißt du, er lehrt uns, er zeigt uns genau durch sein wunderbares Wort, durch den Geist der Wahrheit, er leitet uns. Und er hat alles für uns vorbereitet, alles gemacht, alles vollbracht. Und jetzt gilt's, jetzt ist die Zeit, wo es gilt. Weißt du, wo wir ja aufstehen. Auferstehung, Auferstehung. Wir stehen auf und stehen klar und gehen in dem Klaren und vor allem in seinem Frieden. In seinem Frieden. Und es ist auch was, wo wir wirklich eine Sehnsucht danach haben. Eine tiefe Sehnsucht. Weil so oft lassen wir uns rausbringen, aus der Ruhe bringen. Meine Güte, so blöd dürfen wir nicht mehr sein. Wir müssen es echt üben. Üben, weißt du, üben, täglich üben, uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, festzustehen in seinem Frieden, in seinem Sieg, in Jesu Namen. Amen. Ja, Halleluja. Ich habe einfach so immer dieses Wort Freiheit. Und da, wo wirklich unser Herr ist, da ist Freiheit. Und wir dürfen uns wirklich nicht mehr unter ein Joch der Knechtschaft bringen lassen, weil der Feind, der will uns immer einlullen, der will uns immer irgendeinen Käse bringen, der will uns immer irgendwelche Gedanken hinwerfen, der wedelt damit so rum wie so ein Hund von einem, so ein Knochen von einem Hund immer mit so einem, so Zeug und ja, spring einfach nicht drauf an. Auch wenn es vielleicht gerade, also ich kannte das selber manchmal von mir, manchmal hat man so die Tendenzen, so dass man sich dann sowas reinsülzen kann. So. Aber wirklich, lass dich da nicht einlullen, weil da, wo unser Herr ist, ist Freiheit. Und ich will dir heute wirklich sagen, wenn du noch irgendwo das Gefühl hast, ich bin noch gebunden, irgendwas zwingt mich noch, irgendwas bedrückt mich noch, irgendwas drückt mich runter, irgendwas lässt mich unfrei sein, da will ich dir heute wirklich sagen, da ist Freiheit für dich. Da ist Freiheit für dich. Ich weiß nicht, hat es gerade irgendjemand, wo wirklich sagt, okay, ich habe dieses, das muss jetzt weg, ich bin jetzt da noch irgendwie unfrei, ich würde gern für dich beten. Wenn du gerade irgendwas hast, das dich drückt, dann kannst du gern herkommen, wenn es dich gerade anspricht. Weil irgendwie habe ich es wirklich so stark, dass Jesus wirklich möchte, dass du frei bist. Er möchte nicht, dass du irgendwelche unter Depression leidest. Er möchte nicht, dass du unter Albträumen leidest. Er möchte nicht, dass du unter Zwangsgedanken leidest. Er möchte nicht, dass du unter Süchten gebunden bist. Egal, was es für eine Sucht ist, ob es jetzt Rauchen ist oder was auch immer. Das ist er möchte das nicht. Du bist ein freies Kind Gottes. Jesus hat für deine Freiheit am Kreuz bezahlt. Deswegen geh da auch rein und lass dich da nicht mehr abhalten davon, von dieser Freiheit. Nimm's nicht mehr hin als ja, das ist halt ein Teil von mir oder ich mache das ja schon immer so oder das wird auch nicht weggehen, sondern Jesus hat dafür bezahlt. Genauso wie ja bei gesundheitliche Themen müssen auch nicht mehr zu dir gehören, irgendwelche Krankheitssachen, sondern Jesus hat dafür genauso bezahlt wie für psychische Krankheiten. Ich habe das selber gemeint, ich war über Jahre in Ängste gebunden, also die von der übelsten Sorte. Ich hatte Angst einzuschlafen, weil ich nicht mehr wusste, ob ich aufwache. Weil ich nämlich wusste, dass ich, so wie ich lebe, Gott nicht gefall und deswegen wusste ich, dass ich wahrscheinlich nicht in den Himmel schaffe. Und das ist ein blödes Gefühl über Jahre. Und das war wirklich, als ich mich habe taufen lassen, also es war über Jahre, waren diese Todesangstgedanken da. Und ab dem Zeitpunkt der Taufe sind die nie wieder aufgetreten. Und das sieht man einfach, ja, wie stark unser Herr ist. Wirklich, du musst nicht mit diesen Sachen leben. Jesus hat's bezahlt, dass du frei sein kannst. Lass dich nicht mehr knechten, lass dich nicht mehr unterbuttern, lass dir nicht mehr das Butter vom Brot holen, wirklich. Und sei da auch so frei und geh auf Menschen zu, auf Leiter, auf das pastorale Team, wenn dich irgendwas was plagt, weil ich habe mich geschämt dafür. Ich hatte Angst, ich habe mich niemandem anvertraut, weil ich Angst hatte, ja, was denkt der jetzt? Der ruft dann irgendwelche, ja, die kommen die Klapse am Ende des Tages für die Gedanken, die ich hatte. Und das ist natürlich auch der Feind, der gibt dir das und dann drückt er dir nochmal die Angstgedanken rein, was dann passiert, wenn du das so machst. Und dann drehst du dich immer in dieser Spirale der Unfreiheit, der Angst und kommst gar nicht mehr raus. Also geh da wirklich drüber, wenn du irgendwas hast, dann ja, wag den Schritt nach draußen. Und Jesus wird es bestätigen und er wird dich frei machen. Weil er hat dich zu einem Leben in Freiheit bestimmt. Er hat dich für ein Leben zur Freiheit. Wie in Frieden hat er uns zur Freiheit bestimmt. Weil er liebt dich so sehr und er möchte einfach, dass es dir gut geht. Er möchte einfach, dass du wirklich dieses Kind bist, das sich wohlfühlt, das glücklich ist, das wirklich sein Leben glücklich leben kann, das sein Leben genießen kann, das wirklich in dieser Liebe leben kann. Und das hat er für, dieses Leben hat er für dich bestimmt. Und dass kein Platz für quälende Gedanken oder Gedanken, dass das Geld nicht reicht oder Gedanken von, was passiert denn, wenn die Inflation weiter steigt oder so, diese ganzen Sachen, die sind nicht von Gott. Weil Gott hat es für dich, er hat alles vorbereitet, er liebt dich und er möchte, dass es dir gut geht. Wie gesagt, also wenn irgendwas ist, dann geh wirklich auch jemand zu, vertrau dich jemandem an. Mach's nicht so wie ich, der über Jahre einfach das rumgeschleppt hat, weil das ist echt kein Leben. Und ich verstehe dich und trau dich wirklich, weil Jesus möchte dich freimachen. Amen. Ja, Amen. Ich hatte es heute auch einfach ganz stark mit der Freiheit auf dem Herzen und mich hat Gott so auf Galater 5 geführt. Und da stand bei mir schon als Überschrift Ermahnung um zum Leben in der Freiheit oder Ermahnung, um in der Freiheit zu bleiben. Ne? Und das ist eben das ganz Wichtige. Ja, Christus hat es für uns gemacht. Ja, er hat am Kreuz alles getragen. Wir sind frei. Aber es geht auch eben darum, darin zu leben, darin zu stehen. Also gleich in Galater 5,1 heißt es, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus euch befreit hat. Ja, also es geht auch wirklich darum, da drauf zu stehen und dabei zu bleiben. Und es geht weiter und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen oder andere Übersetzungen unter ein Joch der Sklaverei bringen oder bedrängen davon. Ja, und in erster Linie geht's da halt um Gesetzlichkeit in Galater 5, ne? Also dass wir uns nicht von Gesetzlichkeit bedrängen lassen sollen oder da runterkommen sollen. Ich denke, da haben wir gute Lehre, dass uns das nicht so schnell passiert hier. Aber ich bin auch noch so an dem Wort bedrängen hängen geblieben, ne? Und ich denke, es gibt viele Dinge, die uns so bedrängen im Alltag, Stress oder ja, einfach Ängste oder Sonstiges. Einfach, es kommt einiges vielleicht an uns rangeflogen, was uns bedrängen möchte, was uns einspannen möchte. Aber es geht einfach darum, auch in der Freiheit zu stehen. Und dann habe ich noch ein starkes... Moment, muss ich kurz... ein starkes Wort aus Jesaja 9. Ja, und zwar Jesaja 9, Vers 3. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Ja, also er hat wirklich auch diesen Stecken oder den Stab des Treibers. Also ich denke, das ist ja auch ein ganz großes Ding heute in unserer heutigen Gesellschaft, dieser Stress, dieses, ja, ich muss es schaffen, ich habe Deadlines an der Arbeit. Er hat es wirklich zerbrochen und zerschlagen. Und auch da nochmal die Ermutigung. Und dem geht auch ein Vers voraus. Oh, ich hab's hier. Ich muss das kurz suchen. Also es geht den Vers noch voraus, dass damit auch die Freude verbunden ist. Ja, also dass wir sind einfach frei, zur Freiheit bestimmt, und damit ist die Freude verbunden. Ja, das heißt, wir freuen uns, so wie man, wie wenn Beute unter den Kriegsleuten verteilt wird. Ja. Also da ist auch eine ganz große Freude einfach, die damit einhergeht. Ja, das heißt also, genau, lass dich wirklich freisetzen oder bleib standhaft in der Freiheit, und ja, ist auch einfach eine ganz große Freude damit verbunden. Und die Freude ist ja auch wieder unsere Stärke dann, ne? Die Freude am Herrn, also hängt alles zusammen. Okay, Amen. Ja, ich fand es so gut mit dem Feuer vorhin, weißt du? Und weißt du, bei Feuer ist es so, ich denke, das wisst ihr alle, Feuer ist heiß. Also vielleicht als Kind deine Eltern dir gesagt, bei Feuer oder am Herd oder so immer Finger weg, da ist es heiß. Je nachdem, wie gehorsam du warst, hast du es selber rausgefunden oder nicht. Also Feuer ist heiß. Und weißt du, ich glaube, weißt du, man sagt ja so bei so Helden oder bei so Heldenfilmen oder so, sagt man, ja, das sind die durchs Feuer gehen, die durchs Feuer gegangen sind, ist so kampferprobt. Das sind so die harten, weißt du, die haut nichts vom Hocker. Und weißt du, Gott will uns zu solchen machen, weißt du, die durchs Feuer gegangen sind. Und da gibt's in der Bibel auch interessante Geschichte zu. Hab ich heute gehört von bei Daniel. Es war Daniel nicht dabei, aber Schadrach, Meshach, Abednego. Und die wurden ja, haben ja nicht auf das, was der König gesagt hat, dass sie vor seiner Statue da anbeten sollen, haben sie nicht gehört und sollten dann in diesen Feuerofen geworfen werden. Und kennt die Geschichte, denke ich, sie sind reingeworfen. Und dann stellt der König so fest, also die waren vorher gefesselt scheinbar und sind dann reingeworfen. Und der König stellt dann auf einmal fest, oh, die laufen da ja ganz frei rum, aber sie laufen rum oder sie scheinen nicht zu verbrennen und holt sie wieder raus und dann ist nicht mal Brandgeruch an ihnen und alles. Was mir, als ich es heute so gehört habe, so aufgefallen ist, dass er sagt, die Fesseln sind weg. Weißt du, ich meine, wenn du dir das vorstellst, wie das passiert sein muss, es muss ja irgendwie gewesen sein, dass die rein sind und sie sind nicht verbrannt, aber die Fesseln, die müssen ja dann verbrannt sein. Weißt du? Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir durchs Feuer gehen. Weißt du, auch wenn es heiß ist, auch wenn es herausfordernd scheint, weißt du, Gott führt uns durch, wir werden nicht mal Brandgeruch haben, aber weißt du, die Fesseln, das, was dich unfrei macht, das wird verbrannt, das verbrennt, das ist weg. Weißt du? Und deswegen, wenn du denkst, auch manchmal, wenn Herausforderungen kommen oder, weißt du, oft will man dem ja eher so entgehen, eher sagen, okay, wir gehen da außen rum, irgendwie finden wir einen Ausweg. Oder vielleicht betest du es auch so, Herr, hilf mir, dass die Situation nicht auf mich zukommt oder so. Aber weißt du, manchmal ist es gar nicht so, dass Gott dich irgendwie da rausnehmen will, macht er manchmal auch, aber in manchen Situationen sagt er, hey, geh durch, weil ich gehe mit dir, weißt du, und dann kommst du durch und dann bist du stärker und dann sind die Dinge, die es zurückgehalten haben, sind dann weg, weißt du, die fallen dann ab, weil die können sich nicht halten, weißt du, ist auch, haben wir auch immer, predigen wir auch immer, dass, weißt du, Krankheit kann sich im Himmel nicht halten, in der Herrlichkeit nicht halten, weißt du, Unfreiheit kann sich da nicht halten, weißt du, wenn du durchs Feuer geht, das kann sich nicht halten, aber du wirst bestehen und deswegen ist es, weißt du, so, ja, einfach, einfach ist so einfach der Weg zu sagen, hey, ich gehe da durch, weißt du, ich lass nicht zu, dass das mich zurückhält oder es auch, weißt du, auch den Blick, den du drauf hast, weißt du, ich habe einen Kollegen an der Arbeit und Leute trauen sich schon gar nicht oder wissen, wenn du ein bisschen mit ihm gearbeitet hast, dann hast du so gelernt, wie du Dinge formulieren musst, weil wenn du zu ihm kommst und sagst, hey, ich habe da ein Problem, dann sagt er, nee, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. So, weißt du, und inzwischen ist so, dass das Wort Problem ist dann an der Arbeit so ganz verpönt. Und weißt du, so musst du mit dem Glauben umgehen, weißt du, es gibt keine Dinge, wo du nicht weiterkommst. Es gibt keine, oh ja, da geht's nicht weiter. Es gibt keine Sackgassen, sondern es gibt immer einen Weg durch. Weißt du, Gott führt dich immer irgendwo durch. Und weißt du, deswegen kannst dich auch, weißt du, in dem Ganzen kannst du dich freuen. Weißt du, du kannst dich einfach freuen. Weißt du, musst nicht, weißt du, kannst es immer auf zwei Seiten sehen. Kannst immer sagen, oh, Trauerlied, oh Hilfe, wie schaffe ich es nur durch? Oder du freust dich halt dabei. Weißt du, du freust dich, weil du weißt, du wirst auf der anderen Seite rauskommen. Genau. Und ja, ich glaube, ist auch in der Zeit heute, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie im Fitnessstudio, läuft ja immer auf dem Fernsehen, läuft immer so Nachrichten und so Zeug. Und dann siehst du, was so in der Welt vor sich geht und machst dir so deine Gedanken. Aber ich habe so gesehen, weißt du, irgendwie der Geist so bewegt, so, ja, welche Haltung willst du einnehmen? Weißt du, willst du die Haltung einnehmen, oh, was die alles machen, oh, alles schlecht, oh nein, und der Herr kommt bald oder so in die Richtung. Oder willst du, weißt du, oder willst du für sie beten, weißt du? Weißt du, ich meine, muss ja nicht leugnen, vieles, was von dem passiert, ist falsch, vieles, weißt du, vom auch, weiß sogar die Welt, dass vieles falsch ist, aber weißt du auch vielleicht, wo du sagst, hey, okay, das ist jetzt nicht die richtige Entscheidung oder Gesetze, die erlassen werden, wo du sagst, hey, nee, das ist eigentlich nicht das, was Gott will oder so. Aber weißt du, welche Haltung wirst du einnehmen? Wirst du nur rumschimpfen? Wirst du nur sagen, oh ja, nee, und der geistliche Zerfall und so? Oder wirst du für sie beten? Weißt du, wirst du auch für die Menschen beten? Weißt du, wirst du für Weisheit beten, auch wenn, ich habe jetzt gar keinen Politiker im Kopf, ich meine, sag red allgemein, aber weißt du, wenn er schon wieder eine falsche Entscheidung trifft und du denkst, ey, wie kann er das nicht sehen? Oder sagst du, hey, schenk ihm Weisheit und bete für ihn und weißt du, auch, weißt du, du siehst es bei Jesus am Kreuz, er hat am Kreuz noch gebetet und gesagt, hey, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, er hat nicht gesagt, hey, wie können sie nur und die sollen mal sehen und wenn, weißt du, weil das ist auch, weißt du, Jesus hat gesagt, wir sollen nicht verurteilen und weißt du, der hat das ernst gemeint, das war nicht nur, weißt du, das ist glaube ich wirklich, das merke ich auch bei mir selber, das ist so das Erste, was du vergisst von dem, was Jesus gesagt hat, dass er ja gesagt hat, wir sollen nicht verurteilen, weil bist du so schnell dabei, aber weißt du, der hat das so gemeint, weil es bringt dir nichts, weißt du, und es ist auch so, weißt du, Gott wird am Ende urteilen, weißt du, da brauchst du gar nicht, weißt du, und ich glaube, deswegen ist es auch so, weißt du, Jesus wusste das, dass Gott am Ende urteilen will, deswegen hat er gebetet, hey, vergib ihn, weil er wusste, hey, wenn Gott ihn nicht vergibt, dann sieht es für die nicht gut aus, weil was sie ihm angetan haben, weißt du, das war ja böse, weißt du, es ist nicht geleugnet, du sollst nicht sagen, ja, ist ja alles gut, ja, machen lauter böse Dinge passieren, ist schon okay, nein, es sind ja böse Dinge, aber weißt du, wenn du es von Gottes Perspektive siehst, dann willst du, dass sie irgendwie dahin kommen, wo sie noch Vergebung empfangen, weil sonst wird das Urteil natürlich über sie kommen, genau, aber weißt du, und deswegen lass diesen Geist des Urteilens nicht zu und sei da wachsam, weißt du, nimm die richtige Haltung ein, weil da, wie gesagt, du merkst ja wahrscheinlich auch, dass immer mehr Dinge passieren und man immer mehr hört, Krieg da, Krieg dort. Weißt du, du musst dein Herz da reinhalten. Du kannst nicht irgendwie, sonst bist du irgendwann komplett überfordert und dann bist du nicht mehr wachsam, nicht mehr da. Weißt du, es ist auch, und ich auch nicht, auch nicht von einem heiligen Zorn oder auch einer Traurigkeit überkommen zu lassen. Weißt du, ich meine, ich habe es heute auch so gehört, da war, wenn man als Jesus in Gethsemane war, da haben sie auch, hat er seinen Jüngern gesagt, sie sollen beten und er ist selber beten gegangen. Und der Unterschied zwischen beiden waren, die Jünger sind eingeschlafen und er nicht, er hat gebetet, obwohl es ihn wirklich am meisten betroffen hatte. Ich habe von jemandem gehört, ich glaube im Lukas heißt das auch so, dass sie wegen der Trauer, weil er hat ihnen ja vorhin ein bisschen erzählt, auf was es rausläuft, dass sie deswegen eingeschlafen sind. Oder weil sie, die waren nicht übermüdet und fertig, so viel rumlaufen und alles Mögliche. Oder das Abendmahl saß tief im Magen. Nein, das war es nicht. Sie waren einfach, sie haben einfach das, was Jesus ihnen erzählt und waren traurig. Und das hat sie irgendwie mitgerissen, dass sie nicht mehr im Gebet wachsam waren und weggeschlafen sind. Weißt du, und ich meine, Jesus hatte genau noch mehr Grund als sie traurig zu sein, weil er war ja direkt betroffen. Aber weißt du, er war standhaft. Er wusste, wo der Weg ist. Er war fokussiert. Weißt du, und ich meine, weißt du, wenn dich Situationen treffen oder so und du mal vielleicht dich was runterziehen willst, weißt du, oder du musst jetzt nicht deine Gefühle leugnen oder so, aber weißt du, lass den Herrn es führen, dass du fokussiert bleibst, dass du nicht vom Weg abkommst und nicht irgendwo dann einschläfst und einfach dann nicht mehr wach bist. Genau. Amen. Amen. Ja, bleibt einfach standhaft, ja. Das ist einfach, wenn wir glauben, dann ist da ein fester Grund, ja. Dann, da stehen wir dann drauf und dann kann es wackeln und hin und her gehen, aber du stehst immer fest, ja. Da fällst du nicht um und da gehst du nicht unter, sondern da hast du einen festen Grund, ja. Und ohne Glauben können wir nichts tun, sagt auch die Bibel, ja. Es ist unmöglich, auch Gott zu gefallen ohne Glauben, ja. Und ich glaube, jetzt ist auch so eine Zeit, wo es wichtig ist, dass wir uns ermutigen zu glauben, ja, in unserem Glauben fest zu stehen, ja, und nicht mehr über dieses und jenes zu jammern, ja, vielleicht an der Klagemauer stehen. Und ich bin auch schon an der Klagemauer gestanden, aber ich hatte nichts zu klagen. Ja, weil ich weiß, wenn ich irgendwas habe oder wenn irgendwas ist, dann gehe ich zu meinem Gott, zu meinem Herrn und dann sage ich ihm das und er kümmert sich drum. Ja, also wir müssen nicht mehr an der Klagemauer stehen. Ja, wir können uns wirklich, es ist so, wenn Jesus zu dir herkommt, ja, das ist dann so, wenn er mit dir ganz vertraut anfängt zu sprechen, hey, wie geht's dir, was machst du gerade so, ja, er will so einen ganz engen Kontakt zu dir haben, ja, er will mit dir deinen Alltag bestreiten, ja, das ist, du gehst gar nicht allein durch deinen Alltag, sondern er geht mit, ja, er hört dir zu, ja, und er hofft immer, hey, ich bin doch da, komm doch, sag doch, Herr, hilf mir, ja, oder wie soll ich denn das machen, ja, es gibt so Menschen, die laufen so durch die Gegend und reden mit sich selber, ja. Wir machen das anders. Wir reden mit unserem Herrn, ja. Wir laufen auch durch die Gegend, ja. Aber wir reden mit ihm, ja. Ja, wenn irgendwas ist und sagen, Herr, wie soll ich das jetzt machen oder wie geht es oder hast du eine Ahnung, was ich da jetzt tun kann, ja, oder wo geht's jetzt hin, wo geht's jetzt weiter, ja. Also er hat immer eine Lösung, ja, er hat immer einen Weg, ja, er hat immer einen Plan, ja. Er ist nicht planlos, ja, auch wenn du vielleicht manchmal planlos durch die Gegend rennst, ja. Ist er nicht planlos, ja, er hat für dich immer was, ja. Und vor kurzem ging es mir so, da habe ich Gott so gefragt, wie lacht man denn über den Teufel, ja. Ich hatte die Aufgabe bekommen, über den Teufel zu lachen, aber ich wusste nicht, wie das geht, ja. Und dann hat er mir einen Raum gezeigt. Ich glaube, das war der Raum der Freude. Und dann habe ich gesehen, wie die Engel die Menschen kitzeln. Ja, und zwar mit Federn, ja. Und wenn man sich das vorstellt, mit so einer Feder wirst du gekitzelt, ja. Du kannst gar nicht mehr anders wie lachen. Das geht gar nicht. Ja, und vielleicht willst du gerade mal deinen Nachbarn so ein bisschen kitzeln, ja. Das ist, ja, dass er einfach mal lachen muss, ja, dass es leicht wird, dass das Schwere einfach weggeht, ja. Ja, und am nächsten Tag war ich dann hier in der Gemeinde und mich hatte eine angeschaut und ich musste lachen, ja. Also ich konnte gar nicht aufhören zu lachen, ja. Mir hat der Bauch wehgetan, mir hat der Hals wehgetan, mir hat alles wehgetan, aber ich musste lachen und lachen und lachen. Dann wusste ich, okay, wenn man über den Feind lacht, das hört nicht auf, das Lachen, ja. Ja, weil Jesus sitzt ja schon auf dem Thron und lacht, ja. Und wenn wir mit ihm sind, ja, dann sitzen wir auch da. Und was das Besondere an dem Ganzen war, was ich da erlebt hatte, ist einfach, dass so ein Knoten geplatzt, ja. Weil manchmal tun ja so Umstände in unserem Leben ja so, uns so verknoten, ja, uns so einengen, uns so klein machen, uns so begrenzen, ja. Und wenn wir aber anfangen, drüber zu lachen, über das, was uns da so niedermachen will, ja, dann platzen die Knoten, ja, dann kommt, ja, die Freiheit, von der wir schon gehört haben, dann kommt diese Freiheit wirklich wieder zurück in unser Leben und dann können wir wieder herzhaft lachen und dann sind die Umstände auf einmal immer so riesengroß und dann auf einmal ganz klein, ja. Dann sind die dunklen Wolken vorüber und die Sonne scheint wieder, ja. Also in Gott haben wir einfach alles, was wir brauchen, ja. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ja. Also glaubt einfach an ihn, ja, und zwar ganz und nicht, dann kommt wieder was und dann, oh, jetzt, ups, dann lege ich schon wieder am Boden. Nee, nee. Wenn wir Glaubende sind, die an Jesus glauben, ja, dann ist schon alles vollbracht, ja, und da ist eine Kraft drauf und da ist nicht ein Wischiwaschi drauf, sondern da hast du wirklich, ja, wirklich alles, was du brauchst, ja, und das wollte ich euch einfach weitergeben. Genau. Ja, mit Jesus hast du alles, was du brauchst. Wir haben es gerade gehört. Das passt zu dem Text, den ich heute Morgen gelesen habe, der mir so gut gefällt. Psalm 138, 8, also jedenfalls der letzte Vers. Herr, du wirst alles für mich tun. Alles. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Weißt du, das war im alten Bund. Du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf, vollende, was du angefangen hast. Jetzt sind wir im neuen Bund. Ein paar tausend Jahre später. Seine Liebe hat noch nicht aufgehört. Und er tut alles für uns. Was hat er getan? Er hat Jesus auf die Erde geschickt. Das ist das Mächtigste, was überhaupt möglich war. Damit wir überhaupt errettet werden können. Das hat er schon getan. Also er hat seinen Teil getan. Jetzt lebt er in uns und wir führen ja keine Selbstgespräche. Wir führen ja Gespräche mit ihm, weil er ja in uns lebt. Wenn wir spazieren gehen, wenn wir im Auto sitzen, also im Auto bin ich ja sowieso immer im Gespräch mit ihm. Das ist geht irgendwie gar nicht anders. Ich sitze im Auto und fange an zu singen. Erstmal, großer Gott, ich lobe dich. Oder wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort. Ich kann gar nicht anders. So ist es eben einfach. Er lebt ja in uns. Und das muss ja raus. Ja, jemand hat mal gesagt, ich bin ja von innen viel dicker als von außen, weil der Heilige Geist in mir lebt. Schon länger her. Aber es stimmt. Er lebt in uns und er nimmt zu und er wächst. Und ja, okay, von außen ist auch nicht jetzt keine. Aber dann stell dir mal vor, von innen, was da ist. Aber weißt du, er nimmt in uns zu und das muss raus. Da fällt mir gerade ein, ich war heute beim Tanken und in der Tankstelle ist eine sehr nette Dame, die ist ganz oft da. Ich habe mich mal mit ihr unterhalten, ein bisschen über Jesus und so, schon länger her. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich glaube an einen anderen Gott. Sag ich, ja, das ist doch okay, aber sie glauben an Gott, an einen Gott. Ja, ich glaube an einen Gott. Sag ich, ist es Allah? Ja. Sag ich, gut. Ich glaube an Jesus. Sag ich, vielleicht unterhalten wir uns noch mal irgendwann. Damit war das Gespräch da zu Ende zu dem Zeitpunkt. Heute kam ich zum Tanken rein oder zum Bezahlen und dann strahlte sie mich an und dann sah ich, also sie sah richtig jung aus heute. Und dann sag ich, geht's Ihnen so gut? Ja, mir geht's so gut. Ich habe heute Geburtstag. Oh, sag ich, ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Ihr neues Lebensjahr. Wirklich von ganzem Herzen. Dann haben wir uns kurz unterhalten. Dann bin ich gegangen und ich wollte für mich gerade Obst kaufen gehen. Und dann habe ich gedacht, da nehme ich jetzt eine Ananas mit. Und dann habe ich eine große Ananas gekauft. Und dann bin ich nochmal zur Tankstelle gefahren, bin reingegangen und habe gesagt, zum Nachtisch heute, weil sie hat mir erzählt, ihre Tochter hat sie eingeladen, heute gibt's schwäbische Tapas. Dann habe ich gesagt, okay, was auch immer schwäbische Tapas sind, guten Appetit. Sag ich, und zum Nachtisch haben sie eine Ananas. Und dann kam sie um die Theke rum, gab mir ihre beiden Hände und dann sagt sie, wissen Sie, Sie sind so nett. Und dann dachte ich, danke, Vater. Genau so, diese Liebe, die soll sie spüren. Weil das muss sie reizen. Weißt du, er wird alles für uns tun. Seine Liebe hört niemals auf. Das gilt nicht nur für mich und für dich. Das gilt für jeden, den er auserwählt hat. Und das hat mich so gefreut heute. Ich bin dann, also sie hat sich auch bedankt, sind sie extra nochmal hergekommen. Sie weiß ja nicht, dass ich nur in einem kleinen Bogen fahre. Muss ich ja auch nicht sagen. Aber so diese Freude, die diese Ananas ihr bereitet hat, da habe ich so gedacht, wie Gott sich über uns freut. Wenn er uns nur eine Kleinigkeit gibt und wir freuen uns, dann hüpft er, dann springt er vor Freude mit. Und ja, es ist einfach so, diesen Segen, den wir einfach bekommen von ihm, der ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, er will uns segnen. Wir sind seine Kinder und er segnet uns ständig. Aber das wächst, das wächst, das wächst. Er hat alles für uns getan. Seine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Wir sind noch nicht am Ende. Da ist noch so viel. Wir können noch so viel erwarten und empfangen, wenn wir einfach unser Herz aufmachen, wenn wir unsere Hände aufmachen. Neulich habe ich mal für jemanden gebetet. Der stand so vor mir mit beiden Händen. Und dann habe ich so die Hand so aufgemacht und guckt da ganz irritiert. Sag ich, weißt du, mit solchen Händen kannst du nicht empfangen. Offene Hände empfangen. Und dann hat er beide Hände aufgemacht. Er hat auch empfangen. Aber vor Gott, wir machen nicht unsere Hände zu, wir machen sie auf. Er will uns segnen, er will uns füllen. Er will uns alles geben, was er für uns vorbereitet hat. Weißt du, alles ist sowas von absolut grenzenlos. Bei alles gibt's keine Grenze. Alles ist alles, was du denken kannst. Und das ist erst der Anfang. Was wir vorhin gehört haben mit dem Frieden, weißt du, mir kam dann, ich weiß gar nicht, wo das steht, irgendwo steht es in der Bibel, ich weiß aber, in meiner alten Kirche wurde das immer am Schluss gesagt, der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft. Und dann wurde gesagt, bewahre eure Herzen. Und ich sage jetzt mal, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft. Da kannst du den IQ haben von 180, ist völlig egal. Der Friede Gottes ist noch viel höher. Er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne, also unsere Gedanken, unseren Willen in unserer Seele, unseren inneren Menschen, den Geist, unser Herz, aber auch unsere Seele, unsere Sinne. Und wenn unsere Sinne in ihm sind, bewahrt sind, verändert es unseren Körper. Weil das ist normal. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper oder umgedreht. Umgedreht ist es eigentlich. Aber wenn deine Seele, wenn deine Gedanken gesund werden und gesund sind, verändert es auch deinen Körper. Es ist, okay, ich habe keine 3 Stunden. Es ist, mit Gott zu gehen ist einfach sowas von obergenial. Und wir hören auch nie auf damit. Halleluja, wenn Gott so für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Das gehört einfach in all diesen wunderbaren Worten, einfach wie gut Gott ist und wie sehr er uns liebt und wie sehr er daran interessiert ist, dass wir wirklich ihn erkennen in allem, auch wenn mal schwierige, also nicht Probleme, sondern Herausforderungen da sind. Das ist gut. Lass uns das wirklich verbannen und lass es uns umwandeln in den Herausforderungen. Und unser Gott ist immer die Lösung. Halleluja. Und der, der auch in Herausforderungen bei uns ist und bei uns sein möchte und auf den wir uns immer verlassen können. Du kannst dich nicht immer auf alle Menschen verlassen, aber du kannst dich auf Gott 100%ig verlassen und er weicht nicht von deiner Seite und er ist für dich. Halleluja. Auch wenn du manchmal denkst, keiner ist mehr für mich, aber Gott ist für dich. Halleluja. Auch wenn er dich verwandelt natürlich. Ja. Und mittendrin auf jeden Fall. Halleluja. Und ich glaube, was wirklich in dieser Zeit wirklich wichtig ist, echt diese Wachsamkeit, der wir es am Sonntag hatten, von der wir es vorhin hatten, wachsam zu sein in dieser Zeit ohne Stress, ohne Angst, ohne Ängstlichkeit, nicht furchtsam wachsam zu sein, sondern einfach wach zu sein. Wie überhaupt, weißt du, es ist auch nicht nur für diese Zeit, sondern für dein ganzes restliches Leben, sage ich dir, ist es wichtig. Einfach wach zu sein. Wach zu sein. Dass wir uns nicht einlullen lassen vom Feind und seinen Lügen und seinen Einflüsterungen oder Sachen, die er hat, sondern wach zu sein. Wach für Gott. Wach. Was tut Gott heute? Schon morgens, weißt du, du wachst auf und sagst nicht, oh Hilfe, was wird mit diesem Tag? Sondern du sagst, Herr, Halleluja, ich bin wach. Und die ganzen Engel sagen auch, wow, Josu, er ist wach, juhu. Mal sehen, was heute wir an großen Taten, Siegestaten zusammen verbringen werden. Und genauso sagt er das zu jedem Einzelnen. Er freut sich, die ganze himmlische Welt freut sich, wenn du wieder deine Augen aufmachst. Und du wach bist und ist jetzt im Natürlichen, aber im Geistlichen ist es genauso. Diese Wachheit gehört zur neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung ist auf Wachheit angelegt, nicht auf Schlaf. Halleluja, wusstest du das? Wir haben ein waches Leben, wo wir uns nicht ständig irgendwas von irgendwas einlullen lassen, einschläfern lassen, sondern ein waches Leben. Ihr kennt die Geschichte von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen. Und was war der Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen? Die törichten Jungfrauen, sie hatten vergessen, genug Öl mitzunehmen. Und die klugen Jungen, und gingen dann zurück, als es hieß, der Bräutigam kommt, um noch Öl zu holen. Aber die klugen Jungfrauen, die hatten genug, die haben auch geschlafen, aber sie sind dann erwacht und sie hatten Öl dabei. Und wir sind bestimmt, wo auch immer wir sind, Öl dabei zu haben. Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, also er ist auch immer dabei, ja, aber uns dessen bewusst zu sein, wo ich bin, was ich tue, was ich mache in der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer ich bin, an der Uni, ja, Halleluja. Der Heilige Geist ist da, wo ich bin. Und ich bin da, wo der Heilige Geist ist. Und ich bin wach und er macht mich wach. Halleluja, weißt du, wir können auch sagen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie bin ich so dummelig und so lätschig und also wie man hier so im Süden sagt, das sagt man im Norden, statt lätschig, genau, lauwarme Suppe und genau. Wenn du das merkst, dann sag, Heiliger Geist, du bist ein wacher Geist. Und ich will mein Leben nicht lauwarm, in einer lauwarmen Brühe verbringen. Ich habe viel zu wenig Zeit, weißt du, der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald, weißt du das? Er kommt wirklich bald. Und deshalb ist, also in mir ist es einfach, dass ich nicht Zeit verschwenden möchte. Also was nicht heißt, ich bin im Stress und rase hier und dahin, nein. Aber ich möchte wach sein. Ich möchte wach sein. Und für sein Kommen. Und er kommt physisch auch, er wird physisch kommen, aber er kommt auch immer mehr. Und ihr merkt es, einfach, er kommt. Ja, er ist da, ja, natürlich. Immer mehr mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Klarheit, wie wir es gehört haben, mit seiner Gegenwart. Weißt du, dass er wirklich manifest da ist. Und er liebt eine wache Braut. Welcher Bräutigam freut sich an einer Braut, die ständig pennt, immer müde ist und aber ich sagte, seine Gegenwart macht uns wach. Das ist auch so wunderbar. In seiner Gegenwart, boah, du merkst es ja heute Abend auch, da bist du vielleicht schon noch etwas müde hergekommen, aber du merkst, wie dich seine Gegenwart, sein Feuer, oh, Halleluja, sein Lobpreis, wie das dich wach macht. Wie du merkst, du wirst innerlich wach. Halleluja. Und dafür treffen wir uns und dafür leben wir. In dieser Zeit, in dieser unendlich spannenden Zeit sind wir wach und lassen uns nicht einschläfern. Sondern es sind so wunderbare Dinge, die in dieser Zeit passieren, wo er wirklich die Söhne hervorbringt. Oh, ich bin so happy, Halleluja. Was wirklich passiert in seinem Leib, Halleluja, mit jedem Einzelnen, mit dir, Halleluja, wo er uns hervorbringt. Und das Einzige, was wir sicherstellen müssen, ist, wach zu sein. Und wie gesagt, wenn du sagst, boah, ich bin manchmal so, fühle mich nicht so wach, das ist der Heilige Geist. Weck mich auf. Weck mich auf. Lass mich wach sein. Ich will nicht mein Leben verschlafen. Und die paar Jahre, die wir hier vielleicht noch haben, oder paar Monate, du weißt es nicht, ja. So, ich möchte wach sein. Und wach für meinen Herrn. Und schön für meinen Herrn. Denn Halleluja, er kommt für eine fleckenlose Braut, die wach ist, die auf ihn wartet. Halleluja, die da ist, weißt du, die da ist und du bist da, sag mal, ich bin da, bin da, wir sind da, Halleluja, weißt du, egal wie alt du bist, du bist da und du bist wach, wir sind als neue Schöpfung, sind wir nicht bestimmt ab 60, 70, 80 plötzlich nur noch zu schlafen, sondern nein, Halleluja, wir werden immer aktiver und fitter. Weil der Herr ist ja in uns, der Herr, der Heilige Geist. Und der belebt uns. Der belebt uns. Und wenn wir zusammenkommen und uns treffen, dann belebt einer den anderen. Oh, durch die Gegenwart Gottes. Und wenn du dich zu zweit triffst, dann lass es Zeiten sein, wo du nicht jammerst über das, was die andere Seite alles tust, sondern lass es Zeiten sein der Belebung. Der Belebung. Weißt du, wie im Bäuren oder in irgendwelchen Wellnessbädern, da gibt's Sprudelbäder. Und ich sag dir, das Sprudelbad ist in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Und er ist ein Sprudelbad, der dich wach sein lässt. Der dich wach macht, auch für die Menschen, wie wir es vorher gehört haben, für die Menschen, was sie brauchen. Wo sie ein Gebet brauchen um Heilung, wo du für sie um Heilung betest. Wo du ihnen was Gutes zusprichst. Wo du dich ausstreckst nach dem Wort der Erkenntnis. Oder wie kann ich der Person einfach was Gutes tun? Weil der in mir ist, der tut mir die ganze Zeit was Gutes. Und ich möchte es einfach weitergeben. Halleluja, ich möchte es einfach weitergeben. Weißt du, da sind wir wach. Da sind wir wach. Wo kann ich was weitergeben? In meiner Nachbarschaft, wenn ich jemanden treffe. Im Urlaub, wenn ich jemanden treffe. Halleluja, wo kann ich was weitergeben? Wo sind die Möglichkeiten, einfach was rausfließen zu lassen? Da sind wir wach. Einfach wach. Ja, wie gesagt, nicht gestresst, aber wir sind wach. Halleluja, wir sind wach. Danke, Herr, du hast uns wach gemacht. Wir sind wach. Die wachen Söhne. Halleluja, sie stehen auf in dieser Zeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Wir sind wach. Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, ein Kennzeichen von wachen Leuten, das ist mir heute so bewusst geworden, ein Kennzeichen von wachen Leuten ist es, dass wir mit unseren Worten in der richtigen Weise umgehen. Du kannst Wache von schlafenden Leuten daran unterscheiden, wie sie mit ihren Worten umgehen. So, ich lese dir mal was vor, wenn ich da hinkomme. Ich habe manche fingern auf dem Handy, ich fingere im Buch. Im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Halleluja. Hebräer 1, Vers 3, beziehungsweise ich lese ab Vers 1 einfach. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und jetzt lese ich weiter in der Hoffnung für alle, das habe ich mir notiert, da klingt so richtig schön. Da heißt es nämlich, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Amen. Mit anderen Worten, er sagt, das Wort des Sohnes ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält, oder du kannst auch sagen, die das Weltall beherrscht. Jetzt sagst du, ja, das ist ja von Jesus die Rede hier. Nein, hier ist vom Sohn die Rede. Amen, hier ist vom Sohn die Rede. Okay, ausdrücklich vom Sohn. Und das ist natürlich, Jesus ist der Erstgeborene. Aber wie heißt es, Römer 8, Vers 29? Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Amen. Er ist der Erstgeborene unter vielen anderen Söhnen. Und diese Söhne, sagt Johannes, 1. Johannes 4, Vers 17, sie sind, wie er ist, wie der Erstgeborene, so sind wir in dieser Welt. Das heißt, so wie der erstgeborene Sohn in dieser Welt war und in dieser Welt ist, so sind wir in dieser Welt. Es heißt mit anderen Worten, wenn das Wort des erstgeborenen Sohnes das All ganz und gar beherrscht oder trägt, dann beherrscht auch das Wort des zweitgeborenen, drittgeborenen, viertgeborenen und ein Millionsgeborenen Sohnes in genau der gleichen Weise das All ganz und gar. Halleluja. Ist dir das bewusst? Du bist ein Sohn Gottes und wenn du unter der Herrschaft des erstgeborenen Sohnes lebst, dann haben deine Worte die Kraft, das All zu beherrschen. Wie ist es dann mit irgendwelchen kleinen Umständen? Oder Herausforderungen? Oder Schmerzen oder irgendwelchen Dingen, die dich stoppen wollen auf deinem Weg mit Gott, die die Aufgabe bremsen wollen, die Gott dir gegeben hat, die deine Berufung bremsen wollen. Wie ist es mit den Bergen in deinem Leben? Weißt du, wenn das Wort, das Jesus ist, auf deinen Lippen das ganze All beherrscht, wie viel mehr beherrscht dann dieses Wort einen Berg? So, nur mal überlegen, wie viele Berge gibt es im Universum? Ich meine, allein auf dieser Erde gibt es extrem viele Berge, aber geh weiter, ne? Allein geh zum Mars, da gibt es gleich nochmal viele, da gibt es noch höhere Berge als auf der Erde auf dem Mars. Der höchste Berg auf dem Mars ist noch höher als der Mount Everest. Ja, ist so, über 10 Kilometer. Olympus Mons heißt der. Weiß ich zufällig. Ja? Ja, ist höher als der höchste Berg auf der Erde. Das Weltall ist voller Berge. Und wenn das Wort Gottes das gesamte Weltall beherrscht, ich meine, dann wird es doch wohl auch die ausreichende Kraft haben, um einen Berg davon zu beherrschen. Amen. Und weißt du, das war Jesus vollkommen klar. Deswegen hat er gesagt, und das habe ich mir heute auch notiert, deswegen hat er gesagt in Matthäus 17, Vers 20, er hat gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, zu einem von den vielen Milliarden, ach, Milliarden ist ein Witz, ne? Also ihr wisst ja, wie das mit den Zahlen ist im Universum, Trilliarden hoch Trilliarden und was weiß ich was. Ja, 50 Trilliarden Sterne, dann kannst du ja ausrechnen in jedem Sternsystem, was weiß ich, 10 Planeten und mindestens und dann auf jedem Planet so viele Berge wie auf der Erde. Okay, dann weißt du, von wie vielen Bergen wir reden, ja, da kannst du nicht mehr rechnen, ja. Also, zu einem von diesen Bergen, so werdet ihr zu diesem Berg, zu einem von diesen Bergen sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Wache Söhne sind sich der Macht ihrer Worte bewusst. Und wache Söhne, im Gegensatz zu schlafenden Söhnen, setzen diese Worte ein. Weil es ist eine Sache, dir dessen bewusst zu sein, oh, meine Worte haben Macht, wow, kann sich daran delektieren, kann sagen, wow, meine Worte haben Macht, eine ganze Galaxie zu erschaffen, wow, powerful. Ja. Aber ob du wirklich wach bist, entscheidet sich hier auf dieser Erde, wo du ganz konkret mit Bergen konfrontiert bist. Jeder von uns. Amen. Vielleicht bist du gerade mit persönlichen Bergen konfrontiert in deinem Leben. Vielleicht bist du einfach, Josua hat vorher davon gesprochen, mit den Bergen konfrontiert, die du im Fernsehen siehst, die über dieser Menschheit sozusagen, die versuchen, das Reich Gottes in dieser Menschheit zu bremsen. Die versuchen, dem Reich Gottes in Deutschland entgegenzustehen. Die versuchen, dem Reich Gottes in Europa entgegenzustellen. Die versuchen, dem Reich Gottes in Israel entgegenzustehen. Das sind Berge. Weißt du, und diese Berge siehst du. Aber Schlafende, im Unterschied zu Wachen, kann man daran erkennen, Schlafende sehen die Berge und sagen, oh, ein Berg. Oder sie fangen an, über die Berge zu jammern. Oder sie schimpfen über die Berge. Schlafende sind unbewusst in der Position der Ohnmacht. Passiv. Natürlich, wenn du schläfst, bist du in einer Position der Ohnmacht. Ein Stück weit. Ja? Also wenn du schläfst und da kommt ein Einbrecher rein in dein Zimmer und haut dir eins über die Rübe, da kannst du nicht viel machen. Bevor du aufwachst, bist du schon wieder im Tiefschlaf. Ja? Also eigentlich vorher warst du im Schlaf, nachher bist du im Tiefschlaf. Ohne dass du irgendwas machen kannst, weil du bist ohnmächtig. Schlafende Christen sehen sich genauso genau den gleichen Bergen gegenüber wie wache Christen. Nur wache Christen im Unterschied zu schlafenden Christen setzen die Macht ihrer Worte ein. Das heißt, sie geben sich nicht damit zufrieden mit dem Berg. Sie sitzen nicht da und sagen, oh, was für ein Berg. Sie jammern nicht über den Berg. Sie sprechen nicht über den Berg, sondern sie sprechen zum Berg. Halleluja. Sie setzen die Macht ihrer Worte ein. Halleluja. Weißt du, Du hast von Gott die Fähigkeit bekommen, gestalterisch zu wirken durch deine Worte. Worte des Glaubens machen allen Unterschied der Welt. Amen. Also, wenn du willst, dass sich Berge versetzen, wenn du willst, dass sich Berge heben, dann nützt es nichts, wenn du die Berge besprichst und ständig von allen Seiten betrachtest oder wieder darüber klagst, wie schlimm die Berge sind und wie schrecklich und wie furchtbar und oh, und jetzt das auch noch und jetzt haben sie wieder das Gesetz verabschiedet und jetzt haben sie wieder das gemacht und jetzt ist wieder dieses und jetzt ist wieder jenes. Weißt du, wir müssen in einen anderen Modus kommen. Amen. Das ist der Modus der Ohnmächtigen, die klagen und die schimpfen und die jammern und die um die Berge rumrennen und sie von allen Seiten betrachten. Also die Wachen im Gegensatz zu den Schlafenden, sie beherrschen mit ihren Worten das Geschehen und sie gestalten das Geschehen. Wache Söhne gestalten die Welt. Sie werden nicht gestaltet von der Welt. Amen. Du bist dazu bestimmt, die Welt zu gestalten. Nicht von der Welt gestaltet zu werden. Halleluja. Das gilt in jedem Bereich. Wir waren jetzt in Martinique, da haben wir diese Session gehabt mit den Ehepaaren und solchen, die es werden wollen. Und da haben wir Fragen beantwortet, die durften Fragen stellen. Wir haben Fragen beantwortet. Und eine Frage war, das kam dann ganz zum Schluss, habe ich gesagt, hat noch jemand eine Frage? Und dann hat so ein Mann, der ganz witzig reingeguckt hat, hat dann so die Frage gestellt und gesagt, was ist alles in der Sexualität in der Ehe erlaubt? So als Schlussfrage, ja? Und da kannst du natürlich sehr viel dazu sagen und ich habe auch ein paar Sachen gesagt. Aber was ich vor allen Dingen gesagt habe, ich habe gesagt, lass dich nicht in deiner Sexualität von der Welt inspirieren, sondern du gestaltest mit dem Heiligen Geist die Welt. Deine Inspiration kommt nicht aus der Welt. Verstehst du? Und das kommt mir nur gerade als Beispiel, weil das gilt für jeden Bereich. Also wir werden nicht von der Welt gestaltet, sondern wir gestalten die Welt. Weil wir haben die Macht. Amen. Unsere Worte, unsere Gedanken, das, was wir aussprechen, das, was wir formen, das ist mächtig. Viel mächtiger als alles, was die Welt hat. Du brauchst nicht die Inspiration der Welt. Du brauchst nicht die Kraft der Welt. In keinem Bereich. Sexualität ist nur ein Bereich. Aber in keinem Bereich brauchst du die Inspiration der Welt, weil der in dir lebt, hat ja die ganze Welt geschaffen und er weiß, wie sie funktioniert. Und wenn du ihn hervorkommen lässt, und eben im Bereich Sexualität, wenn du ihn hervorkommen lässt, dann funktioniert es und dann funktioniert es gut und dann ist richtig und dann ist perfekt für alle Beteiligten. Und auch für alle, die nicht beteiligt sind. Okay, dann ist perfekt. Und so ist es in jedem Bereich. Verstehst du? Auf deinen Lippen, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, die du in Worte umsetzt, ist die Macht, die Welt zu gestalten. Wie willst du, dass dein Leben in einem Monat, in einem Jahr, in zwei Jahren aussieht? Amen. Also manche Leute sagen, auch in der Welt, wenn du Leute fragst, werden sie dir alle möglichen Sachen sagen, was sie gerne wollen. Nur, ob sie wirklich dahin kommen, dahin, was sie wollen, entscheidet sich nicht so sehr daran, ob sie es wollen, sondern entscheidet sich sehr stark daran, was sie sprechen. Amen. Wenn sie sagen, ja, ich wünsche mir, dass ich immer gesund bin, zum Beispiel. Das kannst du in der Welt oft hören. Ich wünsche mir, dass ich immer gesund bin, ja. Aber wenn sie über jedes Symptömchen, das irgendwie kommt, rumjammern und ständig sich Krankheiten gegenseitig erzählen und ständig sagen, ja, und jetzt zwickt's auch noch da und ja, und es ist halt so und ja, und hast schon gehört, die Frau Pippelhuber gegenüber und was weiß ich was, wie es der wieder geht und ja, es wird alles immer schlimmer und das Gesundheitssystem bricht zusammen und überhaupt und haben wir morgen überhaupt noch einen Arzt und so weiter. Verstehst? Ja, dann darfst du dich nicht wundern, dass du das Ziel nicht erreichst. Amen? Du sprichst Gesundheit. Du sprichst zum Berg. Du sagst, okay, wenn es morgen keine Ärzte mehr gibt, dann ist die Lösung ganz einfach. Dann brauche ich einfach keinen. Verstehst? Dann brauche ich einfach keinen. Ich gestalte meine Welt. Amen. Halleluja. Nicht, ich werde gestaltet. Die Ohnmächtigen werden beherrscht. Die Ohnmächtigen jammern, die Ohnmächtigen schimpfen. Aber die Mächtigen sprechen und sie wissen, das, was sie sprechen, kommt in Existenz. Halleluja. Und ihr Lieben, wir als Leib Christi, ich habe jetzt von den individuellen Bergen gesprochen, aber ich spreche auch von uns als Leib Christi, wir als Leib Christi, als Gemeinschaft, wir haben die Autorität, die Welt zu gestalten, wenn wir das Richtige sprechen. Wir können uns natürlich ständig beschweren über alles, was noch nicht ist und wie schlimm es ist und so weiter. Und manchmal ist es dann ganz gut, wenn du mal in andere Regionen der Welt gehst, dann merkst du nämlich, dass wir hier in Deutschland immer noch auf hohem Niveau jammern. Ja, aber verstehst du, der Geist ist halt überall derselbe. Die Leute jammern überall auf der Welt. Die einen berechtigter, die anderen weniger berechtigt. Aber der Punkt ist, wir sind das Salz der Erde. Amen. Wir sind dazu bestimmt, einen anderen Stand einzunehmen. Wir sind dazu bestimmt, zu sprechen und es zu formen, das hervorzusprechen, was wir sehen wollen. Wo möchtest du sein in einem Jahr? Wo möchtest du sein in zwei Jahren? Das formst du jetzt durch dein Sprechen. Wo möchtest du, dass Deutschland in fünf Jahren ist? Das formst du jetzt durch dein Sprechen. Amen. Weißt du, wo ich Deutschland in fünf Jahren sehen möchte? Ich sag's dir, ich möchte Deutschland in fünf Jahren so sehen, dass ich, wo immer ich hinkomme, die Menschen einfach offen sind für Gott, dass wo immer ich hinkomme, es in ist, begeistert zu sein von Jesus, dass es in ist, einfach sich für die Werte der Bibel und für das Wort Gottes einzusetzen und dass es Raum hat in unserem Land und dass die Kirche Jesu Christi die volle Freiheit hat, die Wahrheit zu verkünden und überall die Wahrheit hochzuhalten und die Gesellschaft damit zu prägen. Das will ich sehen. Amen. Und ich will sehen, dass aus diesem Land Missionare ausgesandt werden, dass dieses Land ein Leuchtturm ist für das Evangelium, übrigens auch die Schweiz und Österreich und überhaupt die Nationen Europas, die traditionell vom Christentum geprägt sind, dass sie wirklich ein Leuchtturm sind für das Evangelium und dass sie Leute aussenden in Regionen der Welt, die vielleicht noch dunkler sind und wo das Evangelium vielleicht noch nie hingekommen ist und dass sie dort das Evangelium hinbringen, dass das Evangelium in der Offensive ist, das will ich sehen und ich sage, das spreche ich und das werde ich sehen und das werden wir sehen, wenn wir sprechen. Halleluja. Bist du bereit, deine gestalterische Autorität wahrzunehmen? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns in unserem eigenen Leben beginnen. Lass uns da beginnen. Weißt du, lass dich nicht einlullen von den Bergen. Lass dich nicht unterkriegen von den Bergen. Lass dich nie in eine Position der Ohnmacht bringen, sondern mach dir bewusst, okay, weißt du, auch nicht, weißt du, du musst auch nicht drüber wegbügeln und so tun, wie wenn es keine Berge gäbe oder wie wenn es keine Herausforderung gäbe oder so, ja, ja, ich bin immer top drauf, aber dann jammerst du halt doch rum oder beschwerst dich oder sonst irgendwas. Sondern, weißt du, identifizier ganz klar die Herausforderung. Identifizier es ganz klar. Weißt du, identifizier, okay, da merke ich doch, da habe ich in letzter Zeit doch recht viel negativ geredet. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass da ein Berg ist, den du offensiv angehen musst und der dich einfach niederdrücken will, der dich zurückdrängen will, der dich einlullen will. Was tust du? Dann sagst du, okay, Herr, was will ich sehen? Was will ich, dass passiert? Und dann öffnest du deinen Mund und dann beginnst du es zu sprechen und dann rufst du es in Existenz und dann sagst du, jawohl, und ich will sehen, wie ich gesund, frisch, stark und frei unterwegs bin, das Evangelium verkünde, die Kranken gesund mache, dass die Gebundenen befreie, die Toten auferwecke. Ich werde sehen in meinem Arbeitsplatz, dass die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet, dass Menschen zu Jesus kommen, dass die Atmosphäre sich verwandelt. Ich werde sehen, dass durch mich mächtige Dinge geschehen. Ich werde sehen, dass in unserem Land die geistliche Atmosphäre eine Atmosphäre pro Evangelium ist, pro Christus ist, pro Gott ist, pro Jesus ist, pro Familie ist, pro göttliche Familienwerte ist, pro Reinheit, pro Klarheit, pro Bestimmung ist, Halleluja, pro Stärke, menschlicher, geistlicher Stärke, Halleluja. Ich will das sehen in unserem Land und ich spreche das in Existenz. Ich rufe das in Existenz in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt kannst du selber beginnen zu sprechen. Jetzt kannst du beginnen zu sprechen zu deinem Berg. Als erstes, fang damit an. Sprich zu deinem Berg. Sag zu deinem Berg, wo es lang geht. Weißt du, nicht nur, bleib nicht nur dabei stehen, dass du sagst, okay, du Berg von Krankheit, heb dich ins Meer, sondern forme die Zukunft. Verstehst du? Sprich zuerst zu dem Berg der Krankheit, dass er sich verpflanzt und dann sagst so, und ich werde in Gesundheit gehen und ich werde in Stärke gehen und ich werde mein volles meine volle Lebenszeit ausleben oder am Arbeitsplatz. Ich werde den Durchbruch sehen. Ich werde den Erfolg sehen. Ich werde sehen, dass dieses Projekt gelingt. Ich werde sehen, dass das durchkommt. Ich werde sehen, dass diese Salbung immer stärker wird auf meinem Leben. Ich werde sehen, dass immer mehr passiert durch mich. Beginn es einfach zu sprechen, was du sehen willst. Beginn es zu formen mit deinen Worten. In Jesu Namen. Auch du über Livestream. Komm, sprich rein, sprich rein, sprich rein. Forme deine Welt. Wache Söhne formen ihre Welt. Sie tragen die Welt. Sie tragen das ihre Umgebung. Weißt du, Jesus trägt das ganze All. Du musst nicht das ganze All tragen, sondern nur deinen Teil. Halleluja. Nur dein Bereich. Nur dein Bereich, den musst du tragen. Dafür, wo Gott dich gesetzt hat. Und dafür, und diesen Bereich trägst du durch dein Wort auf deinen Lippen. Halleluja. Und Vater, wir sprechen Fortschritt, Herr. Fortschritt im Leben jedes Einzelnen. Wir sagen, mit jedem Einzelnen von uns wird es immer besser. Jeder Einzelne von uns wird immer stärker. Jeder Einzelne von uns kommt immer mehr hervor in seiner Berufung. Jeder Einzelne leuchtet immer mehr als dein Licht am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo auch immer er ist. Jeder Einzelne von uns leuchtet immer mehr und wird immer heller und immer herrlicher in seiner ganzen Umgebung. Ein Leuchtturm, Herr, der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Pass mal auf. Sprich mal deinem Nachbarn zu und sag mal zu ihm, du wirst immer herrlicher. Mit dir wird's immer besser. Du kommst immer mehr hervor. Dein Licht leuchtet immer heller. Du wirst immer frischer. Immer gesünder. Immer stärker. Immer fruchtbarer. Immer erfolgreicher. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Und jetzt sprechen wir noch zu unserem Land. Amen. Wie unser Land zu werden hat. Halleluja. Lass dich inspirieren. Du darfst gern dann auch ins Mikrofon kommen und darfst sprechen. Einfach, lasst uns einfach sprechen. Lasst uns durch die Zukunft unseres Landes formen. Wir sind die Zukunft unseres Landes. Halleluja. Wir sind die Zukunft für Deutschland. Wir sind die Zukunft. Wenn du über Livestream zuschaust aus der Schweiz, du bist die Zukunft für die Schweiz. Du bist die Zukunft für Österreich. Du bist die Zukunft für Frankreich. Du bist die Zukunft für die Nation, aus der du kommst. Und du formst die Zukunft. Und jetzt sprechen wir. Halleluja. In Jesu Namen. Und wir sagen, Deutschland geht auf eine Zukunft der Herrlichkeit Gottes zu. Auf eine Zukunft der Erweckung, des Wachseins für Gott. Auf eine Zukunft des Bewusstseins für Gott. Auf eine Zukunft der Begeisterung für Jesus. Auf eine Zukunft, wo es in ist, an Jesus zu glauben. Auf eine Zukunft, wo es üblich ist, an Jesus zu glauben. Auf eine Zukunft, wo es normal ist, sich auf die Bibel zu berufen und zu sagen, so muss es laufen, in dem Namen Jesus und nicht anders. Danke, Jesus, dass Deutschland auf eine Zukunft zugeht, in der das Wort Gottes wieder den ersten Platz einnimmt. Danke, dass Deutschland zugeht auf eine Zukunft, in der Jesus wieder das Gesprächsthema Nummer 1 ist, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Wir sprechen das, Herr. Wir rufen es aus. Wir sagen nichts anderes in dem Namen Jesus. Wir sagen, Deutschland ist eine Nation, in der Gesetze gemacht werden, die dem Wort Gottes entsprechen und die Gott gefallen. In dem Namen Jesus. Deutschland ist ein Land, das eine Regierung hat, in dem, der durch die wirklich dem Wort Gottes Geltung verschafft wird, durch dem der Geist Gottes Raum bekommt in unserem Land. In dem Namen Jesus. Wir sprechen das, wir sagen das, wir sehen das und wir setzen es in Existenz durch das Wort deiner Macht, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt darfst du sprechen. Amen. Ich sage, glücklich ist glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Das spreche ich über Israel und das spreche ich in unser Land Deutschland. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Deutschland, steh auf, denn dein Licht ist gekommen und über dir wird die Herrlichkeit des Herrn aufgehen. Und es wird keiner in Insolvenz gehen, sondern es werden Pioniere hervorgehen. Wir wecken nochmal diesen Pioniergeist, der in Deutschland war. Wir wecken ihn einfach durch deinen Heiligen Geist wirklich auf. Und dass Deutschland blüht und dass Deutschland wieder an der Spitze mitsteht, weil es dich kennt und sich umkehrt zu dir hin. Vater, und ich danke dir, dass du deine göttlichen Ordnungen hier aufrichtest in Deutschland, dass das andere weggedrängt wird. Und ich danke dir, dass du die Herzen offen machen kannst, wirklich, da wo wir hingehen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, von dir zu erzählen, Samen zu säen, Menschen zu dir zu führen, dass Deutschland errettet ist, dass die Menschen in Deutschland, dass auf uns geschaut wird, dass, so wie Pastor Georg das gesehen hat mit den Lichtern, ich danke dir, dass das angezündet wird, jeden Einzelnen, dass Deutschland leuchtet und die ganze Welt auf Deutschland guckt, weil wir der Vorreiter sind, weil du hier bist, weil du die Nummer 1 bist in Deutschland. Ja, und wir beten, dass der Geist der Furcht des Herrn in unser Land kommt und vor allen Dingen in unsere Regierung hinein und dass ein Geist der Menschenfurcht und Menschengefälligkeit verschwindet, der muss weichen, weil der Geist der Furcht des Herrn kommt und ich setze Menschen frei, die wirklich dich als Maßstab nehmen, Herr, die dein Wort als Maßstab nehmen, die gehorsam deinem Wort Folge leisten, unabhängig von dem, was andere sagen, denken oder tun, sondern die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet im Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Und wir rufen aus, Deutschland ist ein Land, das lebt und wo Leben hochgehalten wird und wo nicht Tod oder Mord passiert, sondern wo Leben passiert. Leben. Wir sagen, Deutschland, du lebst. Du bist ein Land des Lebens. Auch die Schweiz, du lebst. Die europäischen Länder, ihr lebt. Da kommt Leben hervor. Leben. Tod weicht. Mord weicht. Und Leben kommt. Leben. Länder des Lebens. Länder des Lichts. Licht. Licht erstrahlt in unseren Ländern. Licht erstrahlt in Deutschland. Licht erstrahlt in Europa. Licht und Leben kommt hervor. Neues Leben aus den Toten. Neues Leben. Und die Menschen ergreifen das Leben und nicht den Tod. Sie wollen leben. Halleluja. Und Jesus, du bist das Leben und sie erkennen dich, der das Leben gibt, der Meister des Lebens ist, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und sie kommen alle zu dir. Sie laufen alle zu dir hin. Sie laufen alle zu dir hin. Halleluja. Wir rufen Vaterschaft aus über Deutschland, dass es wirklich das Vaterland wird wieder. Wir rufen die Väter heraus, die wieder stehen, die ihren Mann stehen. Alles, was dagegen gegangen ist, sei jetzt zerbrochen in Jesu Namen. Geistliche Leiter, die stehen, die fest sind, die wirklich auch Söhne und Töchter weiter in die Herrlichkeit hineinbringen, aber auch einfach in den Familien, starke Väter in den Familien, starke Männer in der Politik, überall, wo es daran fehlt, was der Feind rumgedreht hat. Herr, du drehst es wieder zum Besten herum. Danke, Jesus, dafür. Ja, und Einigkeit und Recht und Freiheit, das, was wir singen, das soll passieren, dass wir als Nationalhymne haben, dass genau das passiert. Einigkeit und Recht und Freiheit im Geist, in Jesu Namen. Ja, im Namen Jesu bete ich, dass überall die Leuchtfeuer entstehen, Gebetskreise, wo wache Christen sich zusammenfinden, in allen Institutionen, in Schulen, in Universitäten, in irgendwelchen Behörden. Du bist der Herr, der hier diese Gebetskreise schafft, in Firmen, überall. Und auch an der Tankstelle kann man über Jesus reden. In Flughäfen, in Bahnhöfen, dort sind diese lebendigen Christen, die sich zusammenfinden und die Leuchtfeuer werden. Das möchte ich sehen und das werden wir sehen im Namen Jesu. Halleluja, Vater, und ich bete für jeden Einzelnen von uns und jeden einzelnen Sohn Gottes, Herr, dass wir mehr und mehr wirklich das einüben, Herr, unsere Worte einzusetzen, Herr, um zu kreieren, Herr, Halleluja, nicht um zu klagen, nicht um irgendwie unsere Sorgen zum Ausdruck zu bringen, sondern wirklich auch unsere Worte einzusetzen, um zu kreieren, Herr, um zu schaffen, das, was wir sehen wollen, das, was du sehen willst, Herr, das, was du in uns bewegst, Herr. Du bewirkst in uns das Wollen und du bewirkst in uns das Vollbringen, Herr, indem wir aussprechen, was wir wollen, Herr, indem wir aussprechen, was du in uns bewirkst, dass wir wollen, Herr. Halleluja, Herr. So formen wir unsere Zukunft, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen daran erinnerst, immer wieder auch im Alltag, Herr, wirklich das einzuüben, Herr. Herr, wenn unsere Seele beschwert werden will von Bergen, wenn unsere Seele in Ohnmacht gezogen werden will oder eingelullt werden will, Herr, dass wir dann erkennen, dass wir wach sind und erkennen, hey, das ist der Berg, das ist der Berg und jetzt spreche ich zum Berg und jetzt kreiere ich die Zukunft und jetzt sage ich, wo es lang geht und jetzt gestalte ich, was passiert und lass mich nicht länger gestalten, sondern ich gestalte, was hervorkommt. Danke, Herr, dass du mit diesem Geist des Glaubens auf jeden Einzelnen von uns wirkst und durch jeden Einzelnen von uns wirkst, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, Herr, für das Land, das eingenommen wird durch die Söhne und Töchter Gottes, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, danke, Jesus. Halleluja. Oh, ja, Jesus, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ist ganz wichtig. Lass dich vom Heiligen Geist daran erinnern. Weißt du, es ist entscheidend, dass wache Christen sind Leute, die immer in der Offensive sind. Die nicht zulassen, dass sie vom Feind in die Defensive gebracht werden. Der Feind versucht an allen Ecken und Enden. Hier und da hat er irgendwas, um dich in die Defensive zu bringen. Aber du hast das Wort seiner Macht auf deinen Lippen. Du hast das Wort auf deinen Lippen, das das ganze All beherrscht. Also wie viel mehr die Versuche des Feindes, dich irgendwo in die Defensive zu bringen. Du bist in der Offensive. Amen. Sagst du irgendjemand neben dir, du bist in der Offensive. Halleluja. Und wir als Leib Christi sind in der Offensive. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.